Kommt näher. Aber verhaltet euch unauffällig. Ich bin die zweite Insel, die ihr sucht. Ich kann nicht lauter reden. Ich bin ein toter Briefkasten. Ein Grab der Wünsche, in den nur noch selten ein Lichtstrahl dringt. Was hier eingeworfen wird, muss geduldig sein, wie Papier. Könnt ihr die Tür sehen? Mit dem verrosteten Schlüsselloch? Seit Jahren ist sie nicht mehr geöffnet worden. Wann genau das letzte Mal jemand hier vorbeikam und sie aufschloss, weiß ich nicht mehr. Das Zeitgefühl geht einem schnell verloren, wenn man wartet. Warum kommt denn niemand mehr? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Schlüssel einfach vor Jahr und Tag hinter einen Schrank im Postamt gerutscht und weil niemand sich die Mühe machte, einen Ersatzschlüssel aufzutreiben, hat man mich einfach stillgelegt. Doch eines Tages wird jemand kommen, den Schrank beiseite rücken und den Schlüssel dahinter finden. Dann wird er ihn aufnehmen, nicht ruhen, ehe er den Briefkasten gefunden hat, zu dem der Schlüssel gehört, und meine Klappe öffnen. Dann wird es taghell dort unten. Und all die ungelesenen Briefe in meinem Inneren werden erlöst. Und für einige wird es sicher genau der richtige Tag sein, um endlich ihren Empfängern, die so lange warten mussten, unter die Augen zu treten. Ihr wollt sicherlich auch, dass dann ein Brief von euch darunter ist, nicht wahr? Schaut herüber zum Telefon. Unter der kleinen Fußbank findet ihr einen Karton. In dem Karton liegen Umschläge und Briefpapier. Auf dem Papier könnt ihr eure Wünsche für diesen Ort, für Wilhelmsburg, loswerden. Welche Wünsche habt ihr hier? Was wünscht ihr euch für die Elbinsel? Steckt den Brief dann in den Umschlag. Er ist adressiert an die IBA Hamburg, die internationale Bauausstellung, die so gerne auf die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger Wert legt. Steckt den Brief in den Umschlag, dann werft den Brief ein und lasst mich den toten Briefkasten sein Sachwalter werden, bis zu dem Tag, an dem er erlöst und gelesen wird. Und ehe ich es vergesse, wenn ihr ein Rätsel lösen wollt, dann ruft bitte vom Telefon die Hamburger Nummer 345 316 an, haltet einen Zettel und Stift bereit. 345 316.